Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, wie immer donnerstags, und das Thema heute Nacht heißt Verlust. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Verluste erlitten haben, also Geld zum Beispiel in der aktuellen Finanzkrise oder die einen geliebten Menschen verloren haben, diesen Verlust zu beklagen haben oder die durch eine Krankheit oder einen Unfall einen körperlichen Verlust erlitten haben, zum Beispiel die ihr Gedächtnis verloren haben. Also das Thema heißt Verluste. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann sehr gerne. Wählt die Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt eure Telefonnummer in die Mail mit rein. Die erste Anruferin heute Nacht zum Thema Verlust ist die Andrea. Und Andrea ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Andrea. Hallo. Schön, dass du da bist. Über welchen Verlust möchtest du sprechen? Ich sitze im Rollstuhl, ich kann nicht mehr laufen. Mhm. Seit wann schon? Was? Seit wann schon? Seit 2005 hatte ich einen Unfall gehabt. Ja, was war das für ein Unfall? Mein Vater hat Landwirtschaft und da bin ich vom Traktor gefallen. Wie kam das? Also wir hatten eine Woche vorher, also der Unfall war am 31.05. Mhm. Und wir hatten eine Woche vorher ein Silo gemacht, ein Grassilo. Und das wollte mein Vater mit mir einzäunen. Ein Silo? Ja. Mhm. Das ist so ein hohes Ding, wo irgendwie ja, Düngemittel reinkommen, ne? Oder sowas. Nee, das sind die halt um den Boden liegen, wo Plane drüber ist. Und ach so, verstehe. Ja, das sind die. Mhm. Und ja, das wollte er einzäunen. Mhm. Und ich bin dann mit meinem Vater dann auf das Feld gefahren und an das Silo ran. Und mein Vater hat das Traktor abgestellt. Ja. Und dann wollte ich halt vor ihm unten sein, habe mich also beeilt, ja. Und bin dann wahrscheinlich mit dem Fuß an der Kupplung hängen geblieben. Ach so. Ja, und bin dann kopfüber runtergefallen und bin dann noch mit dem Kopf an die Tür, hatte noch eine Platzwunde am Kopf. Mhm. Ja, und wie ich unten am Boden ankam, habe ich mir den ersten Lendenwirbel gebrochen. Die Lendenwirbel gebrochen? Den ersten, ja. Den ersten Lendenwirbel gebrochen? Ja. Mhm. Und das hat jetzt zur Folge, genau, was? Ja, ich bin jetzt inkomplett gelähmt. Das heißt, der Rückenmark ist nicht durch. Ja. Ist also nur gequetscht. Ja. Das heißt, du kannst dich nicht bewegen? Von wo an? Also ich habe eine Spürschuhe bis in die Zehen, aber kann es halt nicht bewegen. Also es ist unterm Bauchnabel, fängt es an, dass halt die Lähmung schon, dass man schon merkt, dass ich nicht mehr so viele Spürde habe in den Beinen und im Bauchbereich dann. Ja. Also Verlust deiner Gesundheit. Ja. Und des gesunden Lebens, was du vorher geführt hast. Du sagst, das kann man schon spüren. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist nicht komplett taub dann. Ja, es ist eher kribbeln, würde ich sagen. Mhm. Permanent. Ja, also sag mal, ich habe zwar schon das Gefühl, dass ich merke, dass meine Beine, also ich merke schon, dass die da sind. Ja. Aber ich fühle sie halt, wenn mich einer berührt oder so. Früh habe ich halt, also anfangs habe ich halt natürlich gar nichts gemerkt. Mhm. Da kam also im Krankenhaus kam schon ein bisschen, jetzt immer mehr. Mhm. Aber man merkt schon, wenn einer drüber geht, merke ich schon, also es ist nur Kribbeln. Ja. Sonst merkt man richtig die Handflächen oder so alles. Aber ich merke halt nur das Kribbeln. Also ich könnte nicht sagen, das ist jetzt, ist immer schwer zu definieren, vor allem wo die Hand dann gerade ist. Mhm. Das muss man auch immer dann. Hat sich das jetzt in den letzten Jahren schon verändert, das Gefühl? Ja. Das schon? Sehr, ja. Also ich hatte anfangs nur, dass ich die Hälfte vom Oberschenkel gespürt habe, wenn da einer mit der Hand drüber gegangen ist. Mhm. Und jetzt merke ich schon ein bisschen die Zehen. Also da kann man sagen, das entwickelt sich zum Positiven, zum Guten hin. Ja, mein Arzt hat, oder der Intensivarzt hat damals zu meinen Eltern gesagt, ich hätte 20% Chancen, wieder zum Laufen zu kommen. Was ja eine tolle Hoffnung ist. Ja. Sitzt du im Rollstuhl oder gehst du so auf Krücken? Also tagsüber sitze ich im Rollstuhl. Ja. Und ich habe damals eine Berufsgenossenschaft so einen Zuschuss bekommen, dass ich so Gehstützen habe. Gehstützen. Also dann meine Beine. Genau. Man darf ja gar nicht mehr gucken heutzutage sagen, also Gehstützen. Ja. Mhm. Und die halten halt so meine Beine gut fest, dass die halt nicht einsacken. Mhm. Und ich habe dann noch einen Rollator dabei. Ach so. Und dann gehe ich dann halt vom Wohnzimmer in den Wintergarten, dann wieder zurück und dann immer mal so eine Stunde oder so, also halt dann abends, wenn mein Vater dann halt Zeit hat. Mhm. Andrea, du wirkst, wie du das so erzählst, als eine sehr so lebensbejahende Person, eine positive Person. Ja, würde ich schon sagen, ja. Dennoch kann ich mir vorstellen, ich meine, du bist jetzt erst 19 und das Ganze ist vor 3 Jahren passiert, dass einen das so als junges Mädel doch extrem umhaut, so ein Schicksalsschlag, oder? Ja, das ist schwer. Also es war wirklich schlimm für mich, weil ich dachte, jetzt ist mein Leben vorbei. Mhm. Ne, weil, was willst du machen im Rollstuhl, dachte ich erstmal, weil ich kann mich ja mit dem Thema gar nicht aus im Rollstuhl sitzen, Ja. Ja. Und also anfangs war es sehr, sehr schwer für mich. Also ich habe halt vor meinen Eltern wollte ich nie heulen und dann war zum Glück meine Schwester die erste Woche bei mir im Krankenhaus, hat auch nachts zwei schlafen, weil ich halt so Schmerzen hatte. Ja. Und bei der konnte ich mich dann immer ausholen. Und das war halt die erste Ansprechperson, wo ich wirklich mich immer ausholen konnte. Die sagt, das ist ja gut und wir müssen halt üben und alles, ne? Und dann hast du so allmählich deinen Lebensmut wiedergefunden? Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Also 2 Jahre, bis ich wirklich sagen konnte. Doch so lange. Ja, also damit die erste Zeit sieht man halt keine Fortschritte, das ist das Problem. Ach so, ja. Und jetzt durch die 3 Jahre sehe ich immer Fortschritte. Und vor allem hat auch letztes Jahr mein Arzt mir gesagt, weil die Lähmung ist ja Lendenwirbel 1. Mhm. Und jetzt wäre die Lähmung Lendenwirbel 2 runtergegangen. Ach so, also das heißt, das geht alles voran. Ja. Wie ist das denn so mit dem Thema Toilette? Kannst du das alleine? Kannst du es? Spürst du, wann du zur Toilette musst? Also anfangs im Krankenhaus hatte ich halt, haben die das natürlich gemacht mit Katheter, Dauerkatheter hatte ich dann gehabt. Mhm. Und nachher haben sie mich halt trainiert für auf Toilette. Und, wie ist das jetzt? Damals musste ich mich kathetern um den Klo. Ja. Den Urin. Jetzt mittlerweile kann ich meine Blase selber entleeren. Achso, und spürst du das auch, wenn du zur Toilette musst? Mittlerweile, also wenn die Blase ganz voll ist, dann merke ich es schon, dann merke ich einen Schmerz in der Blase. Ach so. Und auf so ein Drücken und wenn ich auf meinen Bauch dann fühle, merke ich, die Blase ist voll und dann gehe ich aufs Klo. Das merke ich dann schon. Und was ist mit dem großen Geschäft? Wie spürst du das auch? Nee, das nicht. Also das muss ich. Also jedes Mal, ich gehe 4-mal täglich aufs Klo und dann tue ich jedes Mal dabei dann entleeren der Darm. Ach so, damit gar nicht irgendwie was daneben geht, in die Hose geht. Ja. Ja, ist wahrscheinlich am Anfang auch passiert, bis du dich dann so trainiert hast, dass du so oft zur Toilette gehst. Hattest du damals, als das passiert ist, einen Freund? Nee. Hast du jetzt einen Freund? Nee, auch nicht. Ist das ein Problem für dich, dass du denkst, ich habe da Hemmungen und Sorge, mich auf eine Beziehung vielleicht einzulassen? Also ich würde sagen, also es war anfangs, wo ich einen Unfall hatte, habe ich mich halt auf einen Kerl interessiert gehabt. Ja. Und war auch nicht mit dem am Annähern, aber natürlich durch einen Unfall konnte man das natürlich vergessen. Mhm. Ne? Und ich war natürlich die 5 Monate im Krankenhaus, nur am Wochenende daheim. Ja. Und dann jetzt, ja. Ich habe schon Probleme mit dem Kerl, nicht irgendwie, also ich glaube nicht, dass ich jetzt für eine Beziehung vielleicht bereit wäre, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also seitdem ist dann auch nichts mehr passiert? Nee. Aber kann ja auch sein, wenn sich der Gesundheitszustand jetzt immer weiter verbessert, was ich dir wirklich sehr wünsche, dass sich dann halt dieses Thema dann auch allmählich erledigt. Das heißt, dass du da vielleicht schon irgendwie dann auch Lust hast, irgendjemanden kennenzulernen und auch auf jemanden dich zubewegen kannst. Ich hätte zwar schon irgendwie gern einen Freund, aber ich denke auf andererseits, es gibt nicht viele Kerle, die eine Freundin wollen, die im Rollstuhl sitzt. Also da... Ja. Habe schon so meine Bedenken. Es gibt meine Schwestern sagen, so immer, es gibt immer wieder Kerle, die sehen, dass nichts ausmacht. Ne? Ja. Und ich kenne auch viele Kerle, die mit mir ganz normal umgehen. Ne? Ja. Aber wenn ich denke mal, wenn ich denen sagen würde, ich mag dich und könnte da was vorstellen, dann denke ich schon, dass die dann sagen, ne, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, ein Mädchen, was im Rollstuhl sitzt. Verstehe. Was machst du? Bist du noch Schülerin oder was machst du? Ich war damals in einem Berufsgrundschuljahr drin, wo der Unfall passiert ist. Ja. Und bin jetzt nicht mehr schulpflichtig und habe dann jetzt die Zeit brauchte ich erstmal selber mit mir klarzukommen. Mhm. Und bin jetzt aber, hat jetzt letztes Jahr einen Autoführerschein gemacht. Oh, prima. Ja, also das hat auch lange Zeit gedauert. Ich habe, wo ich meinen Unfall gehabt habe, dann so gesagt, ich mache keinen Autoführerschein, ich mache keine Ausbildung, bis ich erst wieder laufen kann. Ja. Ja. Und klar, jetzt weiß ich, es kann ewig dauern, bis ich vielleicht wieder zum Laufen kommen kann. Ja, also Führerschein ist gemacht worden, ansonsten ist aber noch nichts so in Sachen Ausbildung weitergelaufen. Doch, ich bin jetzt im Moment, habe mich halt ein bisschen in Verbindung gesetzt mit Ämtern, wo ich nachfragen kann. Mhm. Und jetzt haben die mir ein paar Adressen gegeben, wo ich Hauswirtschaft lernen kann. Ach so, das ist jetzt also ein fester Plan, den du vor Augen hast. Ja, also das ist der nächste Plan, den ich jetzt anstreben will, dass ich eine Ausbildungsstelle habe, wo halt auch alles bilanzrecht sein muss. Verstehe, ja gut, das gibt's aber sicher, das kann man finden, sowas, ne? Ja. Andrea, Mann, dann wünsche ich dir aber wirklich von ganzem Herzen, dass es weiter so doch vorangeht und dass du dein Ziel erreichst, irgendwann wieder richtig laufen zu können. Ja. Hört sich ja ganz gut an, aber ich glaube, ich bin da auch sehr optimistisch. Mit deiner Grundeinstellung wird das dann vielleicht dann noch einfacher sein, als es ist vielleicht so schon wäre. Mhm. Also eine gute Einstellung hast du und ich wünsche dir alles Gute von Herzen und viel Glück. Danke, könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an und du legst bitte auf. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Leute, wir haben unser Thema heute Nacht Verlust und ich möchte gerne mit euch über Verluste reden, die ihr in eurem Leben schon erlitten habt. Das kann der finanzielle Verlust sein, vielleicht durch die aktuelle Finanzkrise. Das kann der Verlust eines Menschen sein, der Verlust an Hoffnung, der Verlust der Gesundheit, der Verlust eines geliebten Menschen, nicht mal, dass dieser Mensch gestorben ist, sondern dass er sich getrennt hat von euch. Wie auch immer, wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Oliver. Und Oliver ist 29. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Oliver. Über welchen Verlust reden wir bei dir? Ja, ich habe meine Tochter verloren. Mhm. Im Februar ist sie gestorben. In diesem Jahr? Genau. Wie alt ist deine Tochter geworden, Oliver? Ja, sie ist kurz vor dem sechsten Lebensjahr gestorben. Vor dem sechsten Lebensjahr? Ja. Mhm. Ein Monat davor. Es waren Zwillinge, zwei Eilinge. Ja. Wir da hatten also den... War die... Amelie, die verstorben ist, und den Jonas, das ist der Junge. Der Jonas ist wohlauf. Der ist wohlauf. Und woran ist deine Tochter gestorben? Ja, das ist das Kuriose. Das ist, die ist an Lungenkrebs verstorben. In dem Alter schon? Ja, es waren halt, auf Basfeding ist, sie kam ein bisschen zu früh zur Welt und dann wurden wohl ein Lungendefekt nicht erkannt so direkt. Mhm. Der hatte auch oft, der hatte zweimal eine Lungenentzündung in sehr jungen Jahren. Mhm. Aber dann fing das so an im Kehlkopf und hat sich dann ein bisschen metastasiert bis in der Lunge. Ich habe das noch nie gehört, dass ein so kleines Kind Lungenkrebs hat. Wie seid ihr denn dann überhaupt darauf gekommen? Wie wurde dann überhaupt die Diagnose gestellt? Das hat doch sicher sehr lange gedauert, bis man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Ja, also mit ihr, ich bin seitdem sie krank ist, schon alleinerziehend mit ihr. Ja. Und wir sind darauf gekommen, sie hatte halt, ich bin vom Beruf, bin ich Krankenpfleger. Ach, du bist vom Beruf Krankenpfleger? Ja. Ah ja, dann hast du natürlich schon einen sehr genauen Blick, was alles so passiert. Und sie hatte halt ziemlich auffällige Atemgeräusche, hat komische Sachen, Auswurf gehabt. Ah ja. Mhm. Wo ich dann misstrauisch war, wenn ich zu unserem Kinderarzt ging, der meinte auch, das ist alles okay. Mhm. Sie sagt doch immer, sie hätte irgendwie Gefühl, sie hätte was im Hals sitzen, was nicht weggeht. Mhm. Sagte sie immer. Und dann ist an den Arzt gewechselt. Es gibt sogar Lungenfachärzte speziell für Kinder. Mhm. Ganz wenige nur in Deutschland. Mhm. Und haben wir so einen aufgesucht und der hat es dann sofort erkannt. Der hat uns direkt an einer Lungenfachklinik überwiesen und dann ging das ganze Spektakel los. Von der Diagnose bis zu ihrem Versterben, wie viel Zeit verging da? Knapp zwei Jahre. Zwei Jahre. Das heißt, das kleine Mädel hat sich sehr, sehr gequält und es hat sehr gekämpft. Sehr, sehr. Genau. Ist auch sehr elendlich hinterher verstorben, muss ich sagen. Also es war sehr schlimm. Warst du dabei? Ich war dabei, ja. Ist sie bei dir zu Hause gestorben oder in der Klinik? Nein, in der Klinik. Du hast gerade gesagt, du bist alleinerziehend. Ja. Du hattest die beiden Kinder bei dir alleine. Ja, genau. Und meine Frau, noch Frau ist das, sind jetzt seit ungefähr 3 Jahren getrennt. Mhm. Sie hat auch von dem ganzen Komplex nichts mitbekommen. Warum nicht? Sie ist Ärztin. So haben wir uns auch damals kennengelernt. Und sie ist älter als ich. Ja. Hat sie sich gar nicht um die Kinder gekümmert? Nee, die hat noch nie wirklich richtig im Krankenhaus in Deutschland gearbeitet. Die ist nur auf Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Mhm. Und ist jetzt seit mehr als 2 Jahren in Peru und kam dafür aber nicht runter. Ich meine, das ist ja sehr ehrenwert, wenn sie so etwas tut. Aber sie müsste sich genauso mindestens um ihre eigenen Kinder auch kümmern. Ja, sie sagte erst, sie könnte nicht weg. Sie hätte sich verpflichtet für 5 Jahre. Aber habe ich die Organisation angerufen und die meinten, das ist Quatsch. Bei so einem Fall könnte jeder direkt aussteigen. Ich bin fassungslos. Was ist das für eine Mutter? Sie ist selbst Ärztin und das Kind ist an Lungenkrebs erkrankt und sie kommt nicht zu ihrem Kind? Daran ist unsere Beziehung ausgescheitert. Die hatte nie wirklich was zu tun mit ihren Kindern. Sie wollte sie auch erst gar nicht, die Kinder. Sie wollte sie erst abtreiben lassen. Hm. Und da habe ich ihr damals noch gesagt, ja, aber du bist Ärztin. Du hast eigentlich den Sinn, Leben zu retten und nicht. Hm. Hat das gemacht und das fing schon an. Die wollte sie erst nicht stillen. Da wollte sie das nicht, wollte dies nicht. Das heißt, die ganze Verantwortung und auch die ganze Schwere der Leidensgeschichte lag dann bei dir, auf dir. Ja, genau. Wir haben nur unseren, also den von den Kindern her, den Uropa, das ist mein Opa, der auch mit da ist, sonst haben wir Familie, so nichts. Deine Tochter wäre fast, also stand kurz vor dem 6. Lebensjahr, vor dem 6. Geburtstag, sagst du. Ja. Ja. Ist ja schon ein Kind sehr pfiffig und da kann man ja reden und sich unterhalten. War ihr klar, dass sie sterben würde? Sie kannte diesen Tod ja wirklich noch nicht. Mhm. So in dem Hinsicht nicht viel darüber gesprochen. Sie hat mich nur mal ab und zu mit der Arbeit gefragt, was ich da so mache. Mhm. Und so direkt habe ich jetzt mit der Arbeit auch nicht im Tod zu tun. Ich arbeite in der Psychiatrie. Ah ja. Und und dann hinterher sagte sie schon, als es immer schlimmer wurde, hat sie auch gesagt, sie möchte nicht mehr. Ah ja. Und am Ende meinte sie dann die letzten Tage, dass da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, auch mit dem Kinderseelsorger. Und sie meinte, vielleicht ist die Zeit, wenn sie erlöst wurde, doch vielleicht besser als jetzt. Das hat sie gesagt? Ja, sie war schon, hat sehr gelitten. Sie hat auch das Wort erlöst gesagt? Ja, das hat sie auch durch den Seelsorger her. Das war wirklich super Kinderseelsorge, muss ich sagen. Ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das so unfassbar traurig vor, wenn ein Kind stirbt, in diesem Alter stirbt. Auch, sie sagte zwar vorher diese erlöst Worte, aber als es dann so weit war an dem Tag, war natürlich immer wieder, hat sie dann gesagt, so von wegen, Papa, mach doch wieder was. So wie sonst auch. Mhm. Wenn sie krank war, da konnte ich immer irgendwas machen, dass sie wieder gesund wurde. War sie denn bei Bewusstsein bis fast zum Schluss? Ja. Ja. Sie ist bis zum ganz zum Schluss bei Bewusstsein? Ja, sie war hinterher zwischendurch sehr schläfrig dann, aber immer noch so, dass man das Gefühl hat, sie kriegt alles mit. Mhm. Die letzten 10 Minuten natürlich nicht, dann ist man nicht mehr da, aber... Aber sie ist hoffentlich so versorgt worden, dass sie keine Schmerzen hat. Nein, das nicht. Da habe ich schon für gesorgt. Also auch selber, dass ich so fühle. Nun ist sie ja Teil eines, du kannst es ja einschätzen, nun ist sie ja Teil eines Zwillingspärchens. Es gibt noch einen Jungen. Die Kinderpsychologen haben immer geraten dazu, den Jungen beim Sterbeakt mit dabei zu nehmen. Habt ihr das gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Wie hast du denn dem Jungen das jetzt erklärt, dass seine Schwester nicht mehr da ist? Er versteht das nicht. Er denkt, das ist wie bei seiner Mutter, die ist halt irgendwo weg und kommt irgendwann mal wieder. Mhm. War der Kleine mit auf der Beerdigung? Ja, da war er mit. Mhm. Stand er von seiner Oma her schon. Ja, aber das wird er auch nicht wirklich begreifen. Nee, dann sitzt er mit und sagt, kann ich das nicht vorstellen, dass die da in der Kiste ist. Und solche Sachen, wie Kinder halt dann so sprechen. Wie geht es dir denn heute, Oliver? Ja, natürlich gar nicht gut. Das ist ja mein Kind, vielleicht geht ein Teil von einem mit. Du hast ja nun 2 Jahre auch du hast gesagt, diesen Leidensweg, der schlimm war, begleitet. zunächst sah es ja erst ganz gut aus, dass man, haben sie uns das Blau vom Himmel versprochen, dass es alles gut wird. Mhm. Sah auch erst so aus, da hatten wir sie ja zu Hause, zwar mit einem Sauerstoffgerät erst. Mhm. Wurde auch operiert, ein Stück weggenommen in der Lunge. Aber es kam alles wieder zurück. Also ein Auf und Ab von Hoffnung und von Verzweiflung und Hoffnung und Verzweiflung. Ja, genau. Gab es in all der Verzweiflung und in der Trauer und dem Traurigsein auch so einen Moment, dass du gedacht hast, es ist gut, dass die Kleine jetzt sich nicht mehr so quälen muss? Natürlich, zum Ende hin habe ich das schon gedacht. Mhm. Sag mal, ist die Mutter auch nicht mal zur Beerdigung gekommen? Nein. Sie hat unfassbar. Sie hat nur Briefe geschrieben, einen an mich und Jonas zusammen. Unfassbar. Und einen Brief an Amelie, wo sie beigesagt hat, den sollte ich bitte nicht öffnen, ihr einfach mit ins Grab legen. Unfassbar. Unfassbar. Das wirst du irgendwann mal deinem Sohn alles erklären müssen. Ja, er fragt natürlich, also er fragt ständig nach seiner Schwester, er vermisst die auch. Mhm. Am Abend, als die Amelie gestorben ist, dann war er bei Freunden von mir. Mhm. Und das ist wirklich dieses, man sagt immer, diese Zwillinge haben eine unglaubliche Verbindung zueinander. Mhm. Und sie ist zwischen... Und 11 ist sie verstorben. Mhm. Und meine Freundin berichtet, dass er zwischen 11 und 12 richtig verrückt geworden wäre, panisch geworden wäre und eine ganze Nacht seiner Schwester gefragt hätte. Mhm. Er quasi berichtet, er spürt ihr das, dass es ihr nicht gut geht. Mhm. Ja. Ja, das hört man ja immer wieder, dass es da so eine fast schon mystische Verbindung zwischen Zwillingen gibt. Bist du gut eingebettet so in Freundeskreise, dass du auch mit deiner Trauer dich mitteilen kannst? Ja, das mache ich nicht. Ich ziehe mich oft damit allein zurück. Ich tue nach außen oft so Mensch war ich schon immer. Mhm. Jetzt aber hätte ich den Jungen jetzt nicht, dann wäre ich, glaube ich, schon mal dran. Ja, ja. Ich stelle mir das besonders schwer vor. Du kannst ja auch nicht von dem Jungen ständig heulen. Du musst ja von dem Jungen auch irgendwie dann der Starke sein, aber innerlich ist es ja wahrscheinlich ständig zum Heulen. Dann halt immer so niedlich, wenn wir am Grab stehen und dann kommt mir wieder 2, 3 Tränchen, dann fragt er, hast du dir wehgetan, Papa, oder was ist los? Sagt er dann. Ich empfehle immer sehr gerne, bei solchen Fällen, Oliver, die bundesweit vernetzte Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern. Hast du davon schon mal gehört? Ja, davon habe ich gehört. Vielleicht wäre das gar kein schlechter Gedanke, dass du dich mal mit einer solchen Gruppe in Verbindung setzen würdest. Weil du Menschen triffst, die genau so etwas erlebt haben wie du. Kommt immer mit dazu, dass man auch noch sehr, sehr, sehr erbost ist über die Mutter. Ja, klar. Vielleicht wäre sogar auch eine psychotherapeutische Hilfe auch sehr richtig, weil da lastet ja unglaublich viel auf dir. Du hast die Verantwortung für das Kind, du hast die Trauer, du hast die Wut auf die Mutter. Da ist ja so viel, was du alles stemmen musst. Ja, ich bin nur froh, dass mein Arbeitgeber sehr fürsorglich aufnimmt. Also ich bin generell, also wenn ich nicht kann, brauche ich auch nicht arbeiten gehen. Wie machst du das überhaupt? Du gehst auch arbeiten zurzeit und kümmerst dich um den Kleinen? Also ohne den topfitten Uropa würden wir das alles nicht schaffen. Ach so. Er ist ja noch topfit für seine Mitte 90. Oliver, meine Psychologin, die Sabine, hat 90 Jahre ist der Uropa alt? Ja, Uropa. Das ist ja toll. Und topfit und kümmert sich um den Kleinen. Ja, genau. Das ist ja sehr nett. Meine Psychologin, die Sabine, hat das Gespräch mitgehört. Ja. Ich möchte, dass du mit ihr jetzt einfach mal weitersprichst, dass ihr mal gemeinsam erörtert, was vielleicht gut wäre für dich und was du tun könntest. Darüber hinaus wird sie dir sicher auch noch eine Kontakttelefonnummer von den verwaisten Eltern geben. Und dann kannst du entscheiden, was du machen willst. Ich finde, du solltest etwas machen, damit du das nicht alles so... Du musst ja letztendlich für deine seelische Gesundheit was tun, weil du musst ja gesund... Ja, da schon viele mich hinein, das ist... Ja, du musst ja fit sein für deinen kleinen Jungen. Das darf ja nicht so enden, dass du jetzt auch noch seelisch erkrankst und irgendwann zusammenbrichst. Ja, er fragt doch fast täglich nach seiner Schwester. Ja, ja. Was ist das? Ja. Lieber Oliver, wir machen das so. Du legst bitte auf und du wirst von Sabine zurückgerufen und alles Weitere besprecht ihr dann. Alles klar. Von Herzen viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und weiter geht es mit Jens. Jens ist 33. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Grüß dich. Jens. So ganz einfach. Das ganze Ding ist jetzt fast 2,5 Jahre her. Mhm. Ich hatte einen Unfall mit meinem Schäferhund. In der Feldmarkt. In der Feldmarkt? in der Feldmarkt. Ja, mein Schäferhund war an der Leine dran. Ja. Hat einen Hasen gesehen. Ja. Mein Schäferhund hat das vergessen, dass er an der Leine dran ist. Bitte? Und weit und breit kein Landvermessungsstein. Ja. Und da bin ich mit meinem Kronjuwelen draufgeknallt. Mhm. Also, Habe ich Sie verstanden? Also du, der Schäferhund, ich habe Sie verstanden. Hat gesorgt beim Laufen, beim Rennen. Ja. Draufgeknallt. Bist du, bist du auf deine Hoden gefallen, auf einen Grenzstein draußen auf dem Land? Draußen auf dem Land. Weil du hinter dem Hund hergelaufen bist, oder wie? Nee, der hatte mich an der Leine, wir sind gerannt, der hat einen Hasen gesehen. Ah, verstehe. Und weit und breit kein anderer, und den muss ich ausgerechnet erwischen. Mhm. Gut, ich kann mittlerweile über die ganze Geschichte lachen, obwohl sie ist nicht zum Lachen. Okay, du bist draufgestürzt, das sind wahrscheinlich dann höllische Schmerzen. Ja, Schmerzen gehabt, 1 Kilometer von zu Hause. Ich habe 2 Stunden gebraucht, nach Hause zu kommen. Mhm. Habe mich dann oben nur noch auf der Couch gelegt. Mhm. Das war ein Samstag. Mhm. Du warst alleine? Ich war alleine, ich habe keinen Lebensgefährten, nichts, gar nichts. Mhm. Am Dienstag kam mein Ex-Lebensgefährte, der unter mir gewohnt hat, kam er hoch. Man hört nichts von dir, keine Schritte in der Wohnung, nichts, gar nichts. Mhm. Dann habe ich die Decke, ich lag auf der Couch, habe die Decke angelupft. Mein Hodensack legt 2 Brötchen nebeneinander. Dann weißt du, wie groß mein Hodensack war. Ach du Gott. Ach so, lieber Gott, ja, ich habe es abgetitelt als eine Schwellung. Mhm. Und tja, geht wieder von alleine weg. Ja. Dann der Sonntag, da ist der Hodensack auf gut Deutsch aufgeplatzt. Das Wundwasser kam raus. Mhm. Aber das muss ja ein ungeheurer Druck darin gewesen sein, wenn der Hodensack aufplatzt. Gar keine Schmerzen. Nichts, gar nichts. Mhm. Dann bin ich am 12.06.2006 zu meinem Hausarzt hin. Wie viel Zeit war denn da vergangen von dem Aufplatzen bis zum Hausarzt gehen? 2 Tage. Nochmal 2 Tage? Warum bist du nicht sofort zum Arzt gegangen? Ja, weil wir haben mitten in der Pampa Heide gewohnt. Ja gut, aber da gibt's ja nun auch irgendwie einen Krankenwagen. Er wollte einen Notarzt rufen, es war mir peinlich. Ja. Jürgen. Ja, verstehe ich nicht. Naja, erzähl mal weiter. Ich hab in keine Unterhose mehr reingepasst. Nichts, gar nichts. So, dann bist du zum Arzt gegangen und dann? So, zum Arzt. Mein Hausarzt hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das glaube ich. So, ab sofort ins Krankenhaus. Ja. Ab nach Hameln. Mhm. Der Arzt, darf ich den Namen nennen? Nee, das muss nicht sein. Jetzt sage ich nur Dr. A. Die Zwischentür war nicht richtig zu. Er hat nur gesagt, ich brauche sofort ein OP. Mhm. Egal hier im Haus oder in der Straße W. Mhm. Brauche sofort absolute Lebensgefahr. Ach du je. Und du bist dann operiert worden? Der Eiter, der stand mir schon in der Bauchhöhle drin. Mhm. So, es kam zur Operation. Da haben sie mir den halben Hodensack weggenommen. Ja. Und die Nebenhoden. Ja. Die Nebenhoden heißt Kinderchen machen. Ja. Und was die viele verwechseln, haben sie mir weggenommen. Ja. Dann nach 4 Wochen, ich lag insgesamt 6 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Nach 4 Wochen haben sie mir den zweiten Hoden weggenommen. Mhm. Weil der abgestorben war. Das heißt, du musstest nochmal operiert werden? Ich habe in den 6 Wochen 5 Vollnarkosen gekriegt. Hm. Und hast jetzt durch... Aber ich kann froh sein, dass ich mit dem Leben davongekommen bin. Also du hast jetzt noch einen Hoden? Ja. Und hast den Verlust des anderen Hodens zu beklagen aufgrund dieses Unglücks, das du gerade beschrieben hast? Ja. Geht es dir denn jetzt, das ist 2,5 Jahre her, sagst du? Ja, 2,5 Jahre. Bist du denn jetzt wieder ganz fit und schmerzfrei? Ja, schmerzfrei. Ne, Schmerzen habe ich immer noch. Ich renne momentan von Urologen zu Urologen, mhm. weil von der Drainage, das ist nicht zugewachsen richtig. Mhm. Und das nässelt noch. Mhm. Ich kann mir morgens um 8, morgens um 10, um 12, also alle 2 Stunden den... vorne im Intimbereich waschen. Mhm. Und es nässelt. Und da ist keine Besserung in Sicht? Nee, im Gegenteil, ich habe Angst, dass der zweite Hoden auch noch abstirbt. Mhm. Das Ganze ist zurückzuführen darauf, dass du zu lange gewartet hast. Gut möglich. Ja, wenn du sofort danach wahrscheinlich in eine Klinik gekommen wärst, hätte man vieles retten können. Ja, dann hätte ich nicht den Nebenhoden verloren, nicht einen halben Hodensack. Und du hast dich wirklich geniert? Geniert, ja. Ja. Falscher Scham. Ja, falscher wirklich. Scham. In der Tat, ja. Mhm. Das ist es. Und das haben wir im Bekanntenkreis auch schon 7, 8 Mal gehabt. Da hätte ich eigentlich draus lernen müssen, zuvor. Ja. Also, gut, das kann man hinterher so sagen. Dadurch wird die Sache jetzt auch nicht wieder besser. Jetzt geht es darum, dir wirklich alle Wünsche zu wünschen, dass die ganze Sache sich doch wieder reguliert und dass du wieder normal bist. Du bist jetzt 33 Jahre alt, dass du ein normales Leben wieder führen kannst. Ja, wunderbar. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, Jens. Und, Jürgen, der Kerl, der sich am Montag da hier so Sorgen gemacht hat wegen der Vorhaut. Vorhautbeschneidung. Ne? Das ist Larifari dagegen. Ja, natürlich, klar. Sicher. Also, vielleicht hat er mitgehört. Ja, da hast du recht. Und der, und was ich auch noch schnell loswerden möchte, der Andrea, die im Rollstuhl sitzt, meine Vorrednerin, der wünsche ich, falls er zuhört, das Allerbeste, dass er wirklich wieder auf die Beine kommt. Das ist aber sehr nett von dir. Ich glaube, die Andrea wird zugehört haben. Ja, also sehr nett. Ja, wirklich. Ich bedanke mich im Namen von Andrea. Also, ja gut, wunderbar. Lieber Jens, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Wünsche ich dir auch und mach weiter so mit deiner Sendung. Wir bemühen uns. Alles Gute. Gut, wunderbar. Tschü. Ich habe es deinem Team gesagt. Ja. Wegen einer anderen Sache. Ja, vielleicht. Wegen ProSieben. Ach nee, lass mal sein. Das Thema ist ja dann ein ganz anderes Thema. Ja, ich danke gut, dir auf jeden Fall, Jens, für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Auf Wiederhören, danke, tschüss. Danke. Das war der Jens und hier ist die Karin. Karin ist 55. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Karin, unser Thema heißt Verlust. Ja, ich habe meinen rechten Unterschenkel verloren und habe eine Prothese und wollte eigentlich nur allen Menschen Mut machen, die vielleicht Ähnliches erfahren. Ich kann dazu sagen, es war ein relativ harmloser Unfall. Wann war das? Das war 2005. Ja. Im Ausland. Ich bin ausgerutscht auf einer Slip-Anlage, nicht Einlage, Anlage. Als ich das Boot zu Wasser gelassen habe, habe mir dann einen Bruch zugezogen im rechten Sprunggelenk. Eigentlich relativ harmlos, also wird also so gesagt von den Ärzten. Habe dann die berühmten Keime bekommen irgendwann, also Staphylococcus aureus und vieles andere mehr. Ich will das gar nicht ausführen und habe gedacht, also es geht irgendwie nicht weiter. Habe eine Odyssee hinter mir von Krankenhausaufenthalten, habe 2 Jahre im Rollstuhl gesessen und habe 41 OP hinter mir. Ich glaube, da braucht man nichts weiter. Wie viele OPs? 41. 41 OPs. Ja. 41 OPs an dem Unterschenkel. Ja. Habe also lange wirklich sehr isoliert gelegen, habe dann auch gemerkt, dass Freunde bedeuten und Familie. Wie viele Freunde sind übrig geblieben? 2. Von ungefähr? Von 5 echten Freunden. Mhm. Bekannte zähle ich nicht dazu. Nee. War immer ein sehr lebenslustiger Mensch, ein sehr sportlicher Mensch. Ich muss dazu sagen, ich war aktive Volleyballspielerin. Mhm. War natürlich denkbar aus, ne? Kann man sich denken. Wenn man sein Leben lang sehr mobil verlebt hat, also sprich sehr sportlich, auch wenn man nicht irgendwie zu den Olympiasiegern zählt, ist das doch sehr einschneidend. Als dann das Thema Amputation kam, ist das dann dir angetragen worden oder angeraten worden? Ja, es war sehr hart. Der Moment war hart und ich muss ehrlich sagen, Domian, ich habe das im Moment gar nicht begriffen. Mhm. Ich habe erstmal nur gedacht, okay, da passiert jetzt wieder was ganz Neues, aber die Schmerzintensität der vorherigen Monate, sprich Jahre, war so intensiv, dass man nur noch Hoffnung hatte, endlich mal keinen Schmerz mehr. Das heißt, man konnte dir mit auch den stärksten Schmerzmitteln nicht wirklich Nein, helfen? Ich hatte also natürlich konnte man mir helfen. Ich hatte also eine Pumpe, also das ist diese, weißt du, wie bei der Geburt gegeben wird, diese Pumpe, die man, also man setzt hinten eigentlich... Morphiumpumpe. Ja, klar, du bist irgendwo unfähig, du merkst deine inneren Extremitäten nicht mehr. Was natürlich auch zur Folge hat, dass man irgendwo so unfähig wird und so. Es wird so lästig. Ich bin auch ein Mensch, der es nie geliebt hat, von anderen abhängig zu sein. Also ich fand es ganz furchtbar, dass man sich um mich kümmern musste. Stand das dann zur Diskussion oder hat der Arzt zu dir gesagt, es geht nicht mehr anders, es muss jetzt gemacht werden? Also mir das Endes hat man mir mein Leben gerettet. Ich hatte wirklich eine schwere Blutvergiftung. Ach so, es ging gar nicht. Es musste wirklich gemacht werden. Richtig. Mhm. Und ich war, eigentlich ging es darum zu sagen, entweder krass gesagt gehst du drauf oder du gibst eben ein Stück von dir frei und hast eine Chance zu überleben. Das Kniegelenk hast du noch? Ja, das habe ich noch. Das hast du. Mhm. Und ich möchte auch sagen, es geht mir trotz allem wirklich richtig gut, weil ich habe gelernt, mit dieser Prothese zu leben. Ich mache sehr viel Sport. Lass mich noch fragen, Karin, nachdem die Operation stattgefunden hatte, da hattest du erstmal den zermürbenden Weg hinter dir mit den 41 Operationen. Wie lange hat das dann gedauert, bis du das so einigermaßen akzeptieren konntest und das auch funktioniert hat mit der Prothese? Erstaunlicherweise haben ja auch alle Ärzte gesagt, kann ich sagen, das klingt jetzt vielleicht, ich will das nicht sagen pathetisch, oder ich will auch nicht sagen, ich bin eine Heldin, ich habe sofort akzeptiert. In dem Moment, wo ich wusste, es gibt keine andere Wahl, es gibt nur diese eine Option zu sagen, wenn du überleben willst, dann musst du etwas opfern. War das gar eine Erleichterung, als du aus der Narkose aufgewacht bist? Fast. Nein, das nicht. Das nicht. Mit Sicherheit nicht, nein. Man muss sich auch vorstellen, du hast sicher schon von Phantomschmerz gehört. Ja. Man hat das Gefühl, der Schmerz ist am Anfang noch da. Mhm. Du hast das Gefühl, also da ist jetzt was neu. Mhm. Und es war auch nicht ganz einfach. Am Anfang gab es auch eine kleine Komplikation, bis mein Körper diese ganze Geschichte akzeptiert hat. Mhm. Aber ich denke, das Bewusstsein zu sagen, es gibt keine Alternative, zu sagen, also ich will leben, ich will auch mehr oder weniger mobil wieder werden, hat mich bestärkt zu sagen, okay, du musst es akzeptieren. Wie lange dauert das, bis dann so auch diese große Operationswunde der Amputation verheilt ist? Halbes Jahr. Und erst dann kann man eine Prothese ansetzen. Ja, du fängst dann langsam an. Also am Anfang gibt es also die ersten Übungen. Du kriegst also so Teilprothesen, nenne ich das mal. Du machst also eine sogenannte Gehschule. Mhm. Du fängst an, damit zu lernen, aber es ist ja natürlich ein sag ich, einfach ein ganz doofes Gefühl. Mhm. Dir fehlt irgendwas unten, ne? Mhm. Und das Vertrauen ist ja nicht da, dass das Kniegelenk plötzlich das übernehmen soll. Mhm. Ja, klar. Du musst ja erstmal lernen, halt dein Knie, fehlt das. Mhm. Und da hört es irgendwo auf. Mhm. Weil der Körper, ich sag mal so, der Wille ist da, der Geist ist da, aber der Körper macht ja nicht unbedingt mit. Heute hast du es richtig im Griff. Ja. Heute hast du es in der Hand. Ja, und ich möchte auch sagen, ich bin, wie du ja hörst, oder wie du gesehen hast, 55 Jahre jung, sag ich mal. Ja. Ich habe mich wieder selbstständig gemacht. Ich habe einen super gut florierenden Secondhand-Shop. Mhm. Es geht mir gut damit. Ich kann mir meine Arbeit einteilen. Du kannst dich ganz normal bewegen damit. Ja. Bist du schmerzfrei auch komplett jetzt? Nein. Das nicht? Nein. Das wird auch nie so sein, aber die Schmerzen halten sich in Grenzen und ich denke... Wo hast du jetzt Schmerzen? Die Schmerzen sind in der Hüfte, weil die ganze Bewegung hat sich ja verändert. Ja, ja, klar. Im Rücken teilweise. Ich mache aber sehr viel für mich, also sprich Sport. Also Sport heißt also viel im Wasserbewegung, weil da ist der Körper ja unheimlich leicht. Mhm. Ich fahre viel Fahrrad. Mhm. Ich habe sehr viel andere Interessen. Also ich liebe Hunde. Ich habe also eine kleine Hundepension nebenbei. Das auch noch? Ich, und mache damit also... Bist du in einer Beziehung auch? Nein. Nee. Nein, die ist kaputt gegangen aufgrund dieses Unfalls. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Ich war damals sehr angeschlagen, weil mein langjähriger Lebensgefährte es weniger ertragen konnte als ich und hat mich dann verlassen nach der schlimmsten OP. Das war natürlich ein Einschnitt in meinem Leben, den möchte ich also keinem Menschen gönnen dieser Erde. Es war ganz schlimm. Hast du heute weiß ich, dass es nicht der richtige Mensch war. Ja, das kann man im Abstand dann sagen. Ne? In dem Moment ist es eine Katastrophe, wenn man dann alleine gelassen wird. War furchtbar. Glaube ich. Aber, weil gerade von dem hätte man ja am meisten Zuwendung und Unterstützung erhofft, ne? Und erwartet. Richtig. Ja. Und da habe ich gemerkt, einmal mehr, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter in meinem Leben, in dem Moment, ich war immer eine sehr attraktive, ich bin es noch, glaube ich, attraktive Frau, aber das hat mir deutlich gezeigt, dass die Grenzen doch da sind und es war grauenhaft. Das Verlassenwerden war grauenhaft. Gerade in der Situation? Es war furchtbar. Könntest du dir eine neue Beziehung vorstellen? Ja. Ja. Und das würde dich auch nicht, dass du da irgendwie gebremst oder gehemmter bist aufgrund... Nee. Weil ich denke auch, ich muss dazu sagen, ich bewege mich also ganz viel unter ganz, ganz normalen, gesunden Menschen. Mhm. Weil, ich sag's mal einfach so, und das meine ich gar nicht böse, ich kann keine weißen Kittel mehr sehen. Mhm, das glaube ich noch. Du weißt, was ich meine. Natürlich, ja. Also ich gehe nicht dahin, wo andere Behinderte sind, ich gehe dahin, wo normale sind. Mhm. Ich habe eine 6-jährige Enkelin und wir gehen schwimmen hier in einem, wir wohnen in der Lüneburger Heide. Mhm. Es ist wunderschön, ich gehe in das Schwimmbad und alle akzeptieren mich so, wie ich bin. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. Da ist so ganz liebenswerte Sache manchmal, wo man sagt, hallo, ich bring dir mal den Kaffee. Ich sage, nee, ich kann das alleine. Ja, ich mach's gern für dich. Mhm, weißt du, wie ich meine? So, es ist einfach so, im normalen Leben weiterleben, das gibt einem Auftrieb zu sagen, hallo, ich habe zwar diese kleine Einschränkung, aber ich bin eigentlich mittendrin. Tolle Einstellung. Und toll, dass du dir die... Ja, das wahrscheinlich warst du früher auch schon von der Grundanlage immer eher so ein positiver Mensch, immer, dass es dir bewahren hast können in all diesen dramatischen Wochen und Jahren, Monaten. Ja. Auf das ich möchte damals wirklich Domian allen Mut machen. Ich kann sagen, von mir im Krankenhaus war es so, dass die Ärzte sagten, Mensch, bei Ihnen kommen wir rein und Sie strahlen und Sie, gut, das kann nicht jeder, ich erwarte es auch nicht, aber ich glaube, dass man selber in sich ganz viel dazu tut, wenn man einfach denkt, positiv. Es geht immer weiter, es ist immer jetzt. Also, ich glaube, dass dir das gelungen ist mit dem Mut machen. Hundertprozentig. Alles Gute. Schön, und dass du angerufen hast. Danke für deine tolle Sendung. Dankeschön, Karin. Und es macht mir viel Spaß, immer weiterhin zuzugucken. Freut mich sehr. Alles Gute. Liebe. Bleib, wie du bist. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und verbunden jetzt bin ich mit der Jessica. Hallo, Jessica. Ja, hallo, Jürgen. 30 Jahre bist du alt. Ja, richtig. 30 Jahre jung, bitte. 30 Jahre jung. Ja. Ja, was hast du für einen Verlust zu beklagen? Um ehrlich zu sein, ich bin das Gegenstück von Oliver. Also ich bin auch selber Krankenschwester und ich habe meinen Sohn letzten Monat verloren. Du bist auch Krankenschwester und hast deinen Sohn verloren. Wie alt war dein Sohn? Lennox ist 24 Tage alt geworden. 24 Tage. Er hatte einen komplexen Herzfehler gehabt. Mhm. Was wir aber wussten, schon in der Schwangerschaft, das war so ein, ja, mehr oder weniger ein Zufallsbefund. Wir haben seine Organe durchchecken lassen. Mhm. Aufgrund dessen, weil ich vorher sehr krank war und viele Antibiotika genommen habe, worauf es aber nicht zurückzuführen ist. Mhm. Und es war auch alles okay gewesen. Das war in der 18. Schwangerschaftswoche. Und dann hat er zu uns gesagt, also es ist alles in Ordnung. Das Einzige, was er komisch findet, das muss aber nichts heißen. Er hat halt einen konstanten, niedrigen Herzschlag. Mhm. Und sind dann halt nach Münster gegangen, halt direkt am nächsten Tag. Und die haben spezielle Ultraschallgeräte. Mhm. Naja, und dann kennt man das. 2 Stunden saß ich oder lag da am Ultraschall und dann kam der erste Arzt, der zweite Arzt. Und dann wusste ich, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann hat man mir gesagt oder uns gesagt, Lennox hat einen komplexen Herzfehler. Also damals hieß er noch nicht Lennox, wir hatten ja noch gar keinen Namen. Da war er noch nicht geboren, das hat man alles so diagnostiziert. Richtig, genau. Mhm. Ja, komplexer Herzfehler klingt ja sehr dramatisch. War dir die Dramatik von Anfang an dann auch so klar? Ja. Ja, das haben die dir oder haben die euch, deinem Lebenspartner und dir erklärt? Dem Vater meiner Kinder, also ich habe noch einen großen. Ach so. Und um das Ganze noch einem draufzusetzen, wir sind seit 3 Jahren gar nicht mehr zusammen, aber... Ja, unsere Liebe ist halt immer noch so groß, dass halt der zweite unterwegs war. Und ihr wart gar nicht mehr zusammen und dennoch bekamt ihr ein zweites Kind. Richtig. Das ist ja auch kurios. Ja. Wann ist dein Kind verstorben? Letzten Monat, 5. September, einfach vor meinem 30. Geburtstag. Am 5. September. Hm. Ja. Also er ist richtig schön eingeschlafen. Weißt du, es geht gar nicht um das Medizinische mal außen vor zu lassen, um diesen komplexen Herzfehler. Es waren sehr, sehr viele Fehler in einem gewesen. Aber für mich war das so, er ist mit einem gebrochenen Herzen auf die Welt gekommen, weißt du? Hat man denn medizinisch noch viel versucht oder ging das gar nicht mehr? Doch, also du musst dir das auch so vorstellen, ich habe ihn ja bis zum Schluss ausgetragen. Ich habe ihn in der 39. Schwangerschaftswoche entbunden, auf ganz normalen Wege. Mhm. Also es war auch kein Kaiserschnitt. Mhm. Es war eine sehr, sehr schöne Geburt und der Papa war auch dabei. Es war mir nur klar gewesen, ich werde ihn natürlich nicht auf den Arm bekommen, sondern direkt im Nebenzimmer wird die Kinderklinik dann halt sein. Also aber das war alles in einem Haus gewesen. Mhm. Die sich natürlich sofort um den Kleinen kümmern werden. Und er hatte 3360 Gramm gehabt und er hatte auch was vor. Und er ist aber nie direkt am Herzen operiert worden. Er ist dann halt direkt auf die Intensiv gekommen. Mhm. Ich habe ihn nachts entbunden, halt in PDA. Also das heißt, man kriegt dann so eine Rückenmarkspritze. Ja, ja. Das betäubt es ja. Und 3 Stunden später stand ich dann halt schon auf der Intensivstation und habe gesagt, ich möchte ganz gerne meine Lungen sehen. Also es gab keine Operation, er ist nur medikamentös behandelt worden? Nein, das stimmt nicht. Also er hatte 5 Operationen, ach so. Aber wie gesagt, nie am Herzen. Ach so. Das i-Tüpfelchen, was dann noch hinzukam, er ist ja in der Nacht geboren und im Laufe des Tages hat sich dann festgestellt, dass Magen- und Speiseröhre gar nicht miteinander verbunden sind. Ach so. Sondern dass der Magen sich mal eben mit der Luftröhre verbunden hat. Mhm. Und das hat man operiert dann? Und das hat man direkt am nächsten Tag dann operiert und er hat das super gemeistert. Also es war auch eine ganz besondere Narkose gewesen, so wie die PDA bei mir während der Geburt hat man das dann halt bei Lennox gemacht und das hat er super überstanden. War denn euch klar, dass das Kind keine oder nur äußerst geringe Überlebenschancen hat? Mir war es schon bewusst, ich denke dem Vater der Kinder nicht. Und es war mir war es einfach nur wichtig, für den Kleinen da zu sein. Also uns wurde gesagt, es war so, er kommt auf die Welt und man lässt ihn erstmal in Ruhe und dann würde man das Herz operieren oder versuchen zu operieren, aber es kam halt wie gesagt nie dazu. Und diese andere Operation musste vorgenommen werden, weil er sonst sofort gestorben wäre? Richtig, genau, ja. Ja, das muss, und das hat er auch super gemeistert. Er hat ja dann eine Magensonde gehabt über den Mund, das war auch sozusagen seine Schiene gewesen. Und das hat auch alles super funktioniert. Hat dann Herzschrittmacher gehabt, damit halt die Herzfrequenz etwas höher geht. Und dann ist der kleine Mann dann im Krankenhaus auf der Intensivstation gestorben? In meinen Arm ist er eingeschlafen. Also das war, ich hatte auch die ganze Zeit, weißt du, das hat auch nichts mehr mit logischem Denken zu tun. Es hat einfach, für mich war das einfach nur noch ein Fühlen. Mhm. Auch wenn ich selber aus der Medizin komme und die Ärzte, die waren alle einfach super nett, überhaupt das ganze Team. Für mich war das ja mein Zuhause gewesen. Es ging mir nicht darum, welche Komplikationen können sein. Es ging mir einfach nur um, heute ist der Tag hat 24 Stunden. Was machen wir heute oder was... Was habt ihr heute vor? Darum ging es mir einfach nur. Sicher wird der eine oder andere denken, wenn man ein Kind verliert, das 4, 5 oder 6 Jahre alt ist, da hat man eine intensivere Bindung zu, als zu einem Kind, was 24 Tage alt ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Beschreib du das von deiner Erfahrung aus, von deiner Warte aus. Weißt du, es war sehr, sehr intensiv gewesen. Und andere Kinder oder auch andere Menschen, die man lieb hat, die sind manchmal 80 Jahre auf der Welt. Sie hatten jetzt halt die 24 Tage gehabt und musst dir vorstellen, oder was ich auch immer sage, für mich war das so, ich habe mein Kind geboren, ich habe es eingeschult, ich habe ihn groß werden sehen und ich habe ihn einfach begleitet im Schnellraffer. Es war einfach im Schnellraffer gewesen und es war eine sehr, sehr innige Beziehung gewesen. Wie, ich habe es den Oliver vorhin auch gefragt, wie ergeht es dir heute? Bei dir ist das ja jetzt noch ganz frisch, das war am 5. September erst. Wie fühlst du dich? Den Umständen entsprechend gut. Weil ich weiß, ihm geht es gut, weil er ist mit einem gebrochenen Herzen auf die Welt gekommen und die bedingungslose Liebe zu ihm, auch von dem Vater halt, weil wie gesagt, das ist ja jetzt unser zweites Kind, ihm geht's gut und sie haben ihn mir dann in die Arme gelegt und es ist auch nicht so, dass die Apparate abgeschaltet worden sind, sondern Lennox hat gesagt, ich gehe bis hierhin und jetzt reicht es und er möchte ganz gerne gehen und er ist eingeschlafen. Weißt du, und es war irgendwo, er lag bei mir halt direkt unterm Herzen wieder und ich weiß, was er gesagt hat, er ist zu Hause angekommen. Ja. Er ist dann auch ganz normal bestattet worden? Wir haben ihn verbrennen lassen. Mhm. Und er hat jetzt ein wunderschönes Urnengrab, da ist eine Quadratmeterplatte drauf, wo wir halt ein Herz haben ausschneiden lassen. Mhm. Und ein Herz steht halt so hoch, wo halt sein Name drin verewigt ist. Aber wir haben es zum Beispiel so gemacht, wir haben den großen Bruder daran teilhaben lassen. Der große Bruder ist 10 Jahre alt? Nein, 5. 5 Jahre alt. Er ist jetzt 5,5 und als an dem Tag klar war, dass die Ärzte auch für Lennox nichts mehr tun können, sowohl von den Medikamenten her, chirurgisch auch nichts, habe ich natürlich meinen Männern da beide Bescheid gesagt und sie sind dann auch vorbeigekommen, aber letztendlich, als Lennox eingeschlafen ist, das habe ich selbst gemacht. Also das wollte ich auch meinen. Mein Männer, der kann das auch nicht und das was heißt, das wusste ich auch, ich habe es ja gespürt und ich wollte es ganz einfach, dass Lennox und ich ganz einfach in dem Moment, alleine waren wir ja nicht, aber halt, dass wir halt alleine sind als er dann verstorben ist, habe ich dann natürlich Papa angerufen, dann sind beide halt vorbeigekommen und dann konnten wir ihn auch noch zusammen alle verabschieden, halt auch mal ohne Geräte. Ja, ja. Er hat ja die Beatmung gehabt und halt die ganzen Medikamente. Und sein Kind dann zum ersten Mal richtig in den Arm halten zu dürfen, war was ganz, ganz Besonderes. Und ich weiß, ihm geht es gut. Ich weiß, es geht ihm gut. Das ist ein gutes und tröstliches Gefühl, glaube ich, wenn man das so sieht. Ja. Wenn man das so empfindet. Das ist sehr gut. Liebe Jessica, darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so nötig habe, weil also ich bin in therapeutischer Behandlung, aber so. Das war ich auch schon eher gewesen. Okay, ich wollte es dir nur anbieten, damit das jetzt nicht so schnell und abrupt beendet wird. Nee, aber eben Oliver wünsche ich einfach ganz, ganz viel Kraft und dass er halt diese Wut gegenüber seiner Frau verliert. Also es ist schon hart, aber wie gesagt, keine kleine Seele auf dieser Welt möchte, dass die Eltern leiden. Weißt du, alles im Leben hat irgendwo einen Sinn, so blöd wie sich das anhört. Ich danke dir für deinen Anruf, Jessica, wünsche dir und deinen Lieben alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. Hier ist Ute. Ute ist 51. Guten Morgen, Ute. Guten Morgen. Guten Morgen, Ute. Du hast dich auch zu unserem Thema Verlust gemeldet. Ja, und zwar ist gestern vor einem Jahr mein Sohn getötet worden durch einen Verkehrsunfall. Wie alt ist dein Sohn geworden? 25. 25. Gestern vor einem Jahr. Gestern vor einem Jahr. Was war das für ein Unfall, Ute? Es war ein Verkehrsunfall. Mein Sohn ist mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren. Und es ist eben von einem Auto die Vorfahrt genommen worden. Also er war ohne Schuld? Er war ohne Schuld. Und das war ein sehr schwerer Unfall? Ja. Ist er gleich an der Unfallstelle verstorben? Nein, er hat noch 1,5 Stunden da gelegen und die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen. Er hat 1,5 Stunden am Unfallort gelegen? Ja. Er war für den Transport mit dem Rettungshubschrauber nicht stabil genug. Und ihm konnte dann nicht mehr geholfen werden. Wann hast du von dem schlimmen Unglück erfahren? Ich hatte bis 17.30 Uhr gearbeitet und war dann einkaufen und mein Mann hatte mich dann übers Handy erreicht, ich sollte nach Hause kommen, es wäre wichtig und ich hatte gefragt, ob mit meinen Kindern ein Unfall ist und er sagte ja, mit dem Dominik und ich hatte nur im Kopf, dass er immer Motorrad gefahren ist, ohne seine Motorradstiefel und ich hatte einfach nur gedacht, jetzt hat sich was ergeben und er hat die Beine kaputt. Und als ich zu Hause ankam, stand der Polizeiwagen vor der Tür und ich hatte immer einfach das nur im Kopf, dass er was mit den Schuhen, mit den Füßen hat. Und die Polizistin stand auf und weinte und sagte mir dann, dass mein Sohn einen tödlichen Unfall hatte. Und ich habe es dir nicht geglaubt. Ja. War dein Mann dabei? Ja, mein Mann und meine Tochter waren auch dabei. Ihr lebt zusammen? Ja. Hm. Wie hat dein Mann und deine Tochter reagiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich war ganz neben mir und meine Tochter ist nur nach draußen gelaufen und hat draußen geweint und ich konnte es nicht verstehen. Hm. Wie alt ist deine Tochter? 23. 23. Hast du deinen Sohn dann noch mal gesehen? Ja, der Unfall war montags und wir haben ihn erst donnerstags gesehen. Die Polizei hat uns den Unfalltag zum Krankenhaus gebracht. Man hatte ihn dann noch zum Krankenhaus wohlgebracht. Hm. Und da wurde uns abgeraten, ihn zu sehen. Weil die Verletzung so schwer war? Nein, weil er angeblich nicht so entspannt aussah. Und ich habe mich abweisen lassen. Hm. Und ich sollte die Obduktion abwarten. Er sollte obduziert werden. Und ich habe in derselben Nacht noch versucht, mit einem Anwalt dagegen anzugehen. Aber das ist abgelehnt worden, weil in so einem Fall ist eine Obduktion wohl vorgeschrieben. Hm. Hm. Und das ist wichtig für die Verhandlung. Ja. Und dann haben wir ihn erst Donnerstag nochmal sehen können. Und er hatte keinerlei äußerlichen Verletzungen. Er hatte lediglich eine kleine blaue Stelle an der Stirn. Hm. Und ansonsten hatte er keine äußerlichen Verletzungen. War das sehr gut für dich, dass du ihn nochmal sehen können? Ja. Ja. Ja. Nun war gestern der Jahrestag. Das ist ja dann ein besonders gravierender Tag. Ja. Was hast du gestern gemacht? Ich war den ganzen Tag auf dem Friedhof und an der Unfallstelle. Ich habe von 10:50 bis 1:15 an der Unfallstelle gesessen und bin dann immer wieder zum Friedhof gefahren. Du bist sehr, sehr, sehr, sehr traurig. Ja, wir können das alle nicht akzeptieren. Die ganzen Umstände sind so verworren und wir können das einfach nicht akzeptieren. Dieses ganze Jahr? Ja. Wie hast du dieses Jahr geschafft? Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so, als ob es ein Jahr ist. Mhm. Es ist alles noch so präsent. Mhm. Es ist so... Ja. Könnt ihr in der Familie darüber sprechen? Nein. Nein? Nein. Gar nicht? Gar nicht, nein. Das heißt, du kannst mit deiner Tochter und auch mit deinem Mann nicht sprechen darüber? Wir haben alle unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Wie geht dein Mann damit um? In sich gekehrt. Mhm. Und deine Tochter? Auch in sich gekehrt. Wieder ganz anders als ich. Ich muss immer raus. Ich muss immer irgendwas unternehmen. Ich habe Unterschriften, Aktionen zutage gebracht und ich komme mit dem Urteil gegen den Unfallverursacher nicht zurecht. Und wie sieht das Urteil aus? Das Urteil sieht so aus, dass er 9 Monate auf Bewährung bekommen hat. Wobei er eindeutig schuld ist am Tod deines Sohnes. Er ist nicht nur eindeutig schuld, er hatte überhaupt keinen Führerschein. Und war vorher schon mal die Jahre dreimal dabei erwischt worden beim Fahren ohne Führerschein. Und dann eine so geringe Strafe? Weil 2 Verfahren sind eingestellt worden. Hm. Keiner kann mir sagen, warum diese Verfahren eingestellt wurden. Hm. Das heißt, deine Art des Trauerns ist auch Aktivität zu zeigen, ja. Aktiv zu sein. Ja. Mit wem und bei wem kannst du weinen? Ich habe mich im November über das Internet auf eine Seite angemeldet für verwaiste Eltern. Mhm. Die Seite heißt Leben ohne dich. Ja, da haben wir gerade auch schon mal drüber gesprochen. Ja, und das hilft mir also sehr. Mhm. Da braucht man nicht viel erzählen, da braucht man nicht sagen, mir geht's heute so oder so. Genau. Die wissen das, denn jeder hat da einen Verlust erlitten. Ne? Liebe Ute, das tut mir jetzt sehr leid, meine Sendung ist gleich in einigen Sekunden rum. Ja. Wir werden dich auf jeden Fall gleich nochmal zurückrufen, das verspreche ich schon mal. Ja, ich danke. Ich möchte aber jetzt die paar Sekunden noch nutzen, um dir von meiner Seite aus von ganz, ganz, ganz tiefem Herzen Kraft und Zuversicht zu wünschen. Dankeschön. Und bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja, das ist nett. Vielen Dank. Bis gleich, Ute. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht Malte E-Mails, morgen wieder eine freie Sendung. Um 1 Uhr geht's los. Gute Nacht.